Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 16 Uhr am Mittwochnachmittag hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. In der vergangenen Woche hatten wir bereits über die explodierenden Mieten und auch über den sich damit verbindenden Verdrängungsdruck und vor allen Dingen auch Rassismus berichtet, der in dieser Stadt in immer mehr, gerade innerstädtischen Bereichen, das Leben wirklich anstrengend und zur Hölle macht für viele. Am vergangenen Samstag fand am Berliner Hermannplatz eine große Kundgebung statt, an der viele Initiativen teilnahmen und eine Menge verschiedener Schlaglichter geworfen wurden, aber auch Lösungsansätze und Selbstorganisierung vorgestellt wurden. Zusammen mit Live-Musik, die dort ebenfalls zu hören war, ein sehr großer Mix, mehrere Stunden Programm, das trotz der Kälte. Leider sind deswegen auch nicht alle Leute die ganze Zeit geblieben, aber zum Glück für die, die nicht dabei waren oder nicht alles gehört haben, wir haben es mit dem Mikrofon aufgenommen und das ist der Schwerpunkt der heutigen Sendung. Ihr werdet einen ausführlichen Bericht von dieser Kundgebung hören. Bevor wir loslegen, spielen wir noch einen Song Musik und dann steigen wir ein in das Thema Selbstorganisierung gegen Mietenterror und gegen Rassismus. Thank you. in a grave in Georgia. In unserer Sendung vergangene Woche hatten wir die Mietenproblematik in Berlin angesprochen. Wir hatten die wahnsinnigen Neubauten, die teilweise hier geplant sind, die nur zu weiterer Aufwertung und Verdrängung von billigen Wohnraum und ärmeren Menschen führen. Und es gab da auch eine Kundgebung am vergangenen Samstag in Neukölln auf dem Hermannplatz unter dem Motto Giffey und Geisel zum Mond schicken, haben dort verschiedene Menschen von ihren Problemen und Selbstorganisierungsansätzen dagegen aber auch berichtet. Und ihr hört jetzt im folgenden Originalaufnahmen. Am Anfang sprach jemand von der Neuköllner Kiezversammlung. Ich bin jetzt seit 70 Jahren hier in dem Kiez und habe die ganze Entwicklung hier mitgekriegt. Und man kann hier sehen, wie sich in diesem Kiez die Entwicklung der ganzen Welt eigentlich widerspiegelt, ziemlich deutlich. In den 60er Jahren, wie gesagt, kamen die Gastarbeiter in Anführungszeichen hierher. Die leben inzwischen jetzt schon in der dritten, vierten Generation, sind die Türken und die Griechen. Das hat den Bezirk natürlich schon nachhaltig geprägt, aber die eigentliche Grundstruktur, soziale Struktur hat sich dadurch nicht verändert. Es ist seit jeher ein Arbeiterviertel gewesen, ein Viertel von eher der Geringverdienenden, und deswegen ist auch diese ganze Entwicklung so gefährlich für die Leute hier, weil die haben keine Auswahl, wenn sie hier weg müssen. Ja. Später kamen dann die Kriege, Irak, Afghanistan, Syrien und so weiter. Da hat sich die Folgen dafür waren natürlich, dass dann hier auch noch viele Flüchtlinge hergekommen sind und Migranten, eher so dann im Donaukiez und so, hat auch nochmal kulturell den Kiez verändert, auch bereichert aus meiner Sicht, aber also von der sozialen Struktur eher weniger. Danach kamen aber zwei Entwicklungen dazu. Das eine war, dass die Welt praktisch, oder Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Ach so, ja, dass durch die Automatisierung weltweit die Profitrate gesunken ist. Das hat der Marx schon damals vorausgesagt. Und deshalb ist das Kapital mehr und mehr aus den Fabriken und der Arbeitswelt in andere Bereiche geflossen, wie natürlich Öl und Waffen sowieso, aber dann Grund und Boden und Immobilien. Das war also praktisch das sogenannte Betongold. Dort haben sie dann seit den, sagen wir, 90er Jahren verstärkt versucht, dort ihren Profit zu realisieren. Das war eine dieser großen Strömungen. Wer den Film Push gesehen hat, also unbedingt zu empfehlen, Push zeigt, dass es eine Entwicklung ist, die auf der ganzen Stadt, auf der ganzen Welt stattfindet. Und überall werden die Immobilien zu Gold gemacht, zu Profit gemacht, und die Leute müssen darunter leiden. Zum Teil werden sie halt auch jahrelang leer stehen lassen, nur damit man sie dann wieder teurer verkaufen kann. Und die zweite Strömung, die zweite Entwicklung, die dazu dann auch kam, war der Mauerfall 1989. Dadurch war dann plötzlich dieser Kiez und Kreuzberg waren nicht mehr am schmuddeligen Rand von Berlin, sondern waren mittendrin. Ja? Und dadurch wurde diese Gegend, in der eigentlich vorher kaum jemand wohnen wollte, außer Künstler und so, wurde natürlich total in. Viele Leute wollten hierher ziehen und es wurden auch viele Häuser dann aufgekauft, zunehmend aufgekauft, und dadurch sind natürlich die Mieten stark gestiegen. Also in Neukölln, hier in den Bereichen, in 10 Jahren zum Teil um über 100% oder bis an die 150% in 10 Jahren. Dann in die letzte Phase, die hat dieses Ganze nochmal verstärkt. Vorher waren es einzelne Unternehmer, also Kapitalisten, die wo hier Sachen aufgekauft haben und haben versucht, hier ihren Reibach zu machen. In den letzten Jahren kam es jetzt dazu, dass die Politik diese Entwicklung noch ganz gezielt gefördert hat. Und das ist der entscheidende Punkt im Moment. Deswegen haben wir auch hier die Giffey und der Stadtentwicklungssenator abgebildet. Also wir stehen jetzt nicht nur dem Kapital gegenüber, sondern auch den führenden Politikern. Und wenn man sich dann fragt, natürlich, warum jetzt jeder zum Beispiel mit hier, mit dem René Benko zusammenarbeiten will, der dieses Kaufhaus gekauft hat, ein Milliardär. Vielleicht kann man das ein bisschen besser verstehen, wenn man weiß, dass dieser Mensch 2014 wegen Korruption rechtskräftig verurteilt worden ist. Ja? Und dass er überall, nicht nur in Berlin, überall in den Städten einerseits versucht, die Politik zu erpressen, in Berlin damit, dass sie sonst die Kaufhäuser alle zumachen wollen. Und andererseits kann man sich natürlich auch vorstellen, dass so ein Milliardär auch eine Portokasse hat, aus der man natürlich nachhelfen kann. Was? Achso, Entschuldigung. Ja, gut. So, diese Situation haben wir jetzt im Moment. Also hier, dieser René Benko hat dieses Kaufhaus gekauft und er betrachtet auch schon den Hermannplatz als seinen Vorgarten, seinen Vorhof, den er entsprechend nach seinen Wünschen umgestalten will. Darüber hinaus haben wir aber schon seit ungefähr 10 Jahren oder so einen Masterplan, um hier die ganze Karl-Marx-Straße und Sonnenallee zu entwickeln zu einem berlinweiten Einkaufszentrum und Bürozentrum, Geschäftszentrum, was natürlich bedeutet, dass die Mieten hier nochmal einen richtigen Rush machen, also nochmal in die Höhe gehen. Und deswegen sind wir heute hier. Wir haben halt die Situation, wie gesagt, in Neukölln haben wir hauptsächlich gering verdienende Leute, Arbeiter, Rentner, migrantische Menschen und Sozialhilfeempfänger und so weiter. Die Leute, wo sollen die hin? Also ich meine, wenn sie in Neukölln nicht mehr leben können, wo sollen sie denn dann hin? Also das ist jetzt hier nicht ein Luxusthema, was wir haben, sondern es ist für viele Menschen ein existenzielles Thema. Und deshalb sind wir hier und protestieren und versuchen, noch mehr Leute zusammenzuschließen. Wenn wir uns nicht wehren, dann machen sie uns alle. Also es ist natürlich schwierig, dann brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Wir stehen einem milliardenschweren Gegnern gegenüber, das ist ganz klar. Aber wer aufgibt, hat schon verloren. Das heißt, wir müssen versuchen zu kämpfen und uns diesen Bezirk zurückzuholen. Spekulanten, den Senat alle verdienen, Rand von wem bekommt den Kreuzberg? ihr Hass, denn euch gehören die Häuser. Es gehört die Stadt von Hamburg nach München in den Port und den Osten. Befreit eure Blocks von den Bonzen. Zahlreiche Initiativen und Gruppen hatten am vergangenen Samstag den Neuköllner Hermannplatz zu einem Protestzentrum entwickelt. Als nächstes hört ihr einen Redebeitrag der Gruppe mit dem Namen Wem gehört Kreuzberg? Ja, ich bin Uwe von Wem gehört Kreuzberg und ich begrüße euch natürlich im Namen von Wem gehört Kreuzberg. Karstadt ist ja eigentlich Kreuzberg und die Seite ist Neukölln, aber wir nehmen die Grenzen nicht ganz so genau. Und wir sind 2011 entstanden, damals am Chamissoplatz im Wasserturm, auch ein erkämpfter Ort. Und seither kämpfen wir in Kreuzberg 61 hauptsächlich gegen diese Verdrängung, gegen die Gentrifizierung, gegen die Mieterhöhung, gegen den Rauswurf, gegen die Schließung von Projekten und gegen diese wahnsinnigen Neubauprojekte, die überall in der Stadt entstehen. Und wir haben diesen Kampf, wir sind keine Mieterinneninitiative, sondern eine Stadtteilinitiative. Wir haben den Kampf nie als isoliert gesehen, sondern immer nur, uns war immer klar, nur wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns gemeinsam wehren, dann haben wir eine Chance. Applaus. 2011 war diese erste größere Mietendemo, die am Oranienplatz, so leiser reden oder das Mikro weiter wegmachen. Die erste Demo, die am Oranienplatz endete. Das Fazit für mich aus diesen 11 Jahren ist, dass sich überhaupt nichts getan hat. Es waren minimalste Zugeständnisse wie die Verlängerung bei der Eigentumskündigung. Alles andere, die Mieten sind gestiegen, die Ferienwohnungen weiter vermietet worden. Alles, was neu gebaut wurde, waren teure Eigentumswohnungen. Die Umwandlung in Eigentumswohnungen, alles ging voran. Und auch auf der anderen Seite, jeder Versuch, Leerstand zu besetzen, jeder Versuch, neue Besetzungen zu machen, wurde verhindert. Jede Verteidigung eines Projektes, und das gibt es ja gerade in Neukölln viele und das lädt Meuterei, die Potzel, Projekte, die teilweise 40, 50 Jahre existiert haben, wurden einfach abgeräumt und verdrängt. Und das ist das Resultat jetzt nach über 5 Jahren sogenannter rot-rot-grüner Regierung. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Mit Geisel ist jemand dran, der vorher als Innensenator aufgeräumt hat und der jetzt die tolle Aufgabe hat, den Wohnungsbau wieder in kapitalistischer und spekulativer Form voranzubringen und entsprechende Gesetze zu machen. Soweit erstmal. Ich fordere euch auch, waren wir ja auch schon, ich finde das super, dass auch genau dieser Ansatz hier vertreten wird von Neukölln. Wir müssen uns zusammenschließen, nur zusammen haben wir eine Chance. Und jetzt übergebe ich an Lothar, der auch zu aktuellen Sachen noch was sagt. Danke euch und ich hoffe, wir sehen uns oft, wie hat man früher gesagt, im Kampf wieder oder halt auch beim gemeinsamen Feiern. Tschüss. Und malen Operationen. der Bedrohung, trotz der Bedrohung, trotz der Bedrohung, trotz der Bedrohung, der Spekulanten. Radioaktiv Berlin mit einem Bericht vom vergangenen Samstag vom Hermannplatz, Proteste gegen die Mietenentwicklung, den Rassismus und den Senat, der das alles noch befeuert. Ihr hörtet, es gab dort auch Live-Musik. Der Lauratibor-Chor war hier gerade zu hören, dazu später im Beitrag noch mehr. Die nächste Inni war dann wieder, wem gehört Kreuzberg, allerdings hier mit einigen aktuellen News. Man darf Wünsche haben. Stellt euch vor, es wäre Krieg und keiner geht hin. Gerade habe ich ein Plakat gesehen, Neukölln tötet. Hashtag die Reichen kommen. Giffey und Geißel und Co. auf den Mond, ist die Rede überschrieben von unserem Rednerschreiber. Liebe Menschen, liebe Akteure, heute findet hier auf dem Hermannplatz eine Kundgebung gegen Verdrängung, Mietenwahnsinn, Rassismus statt. Aber wir sind auch hier, um unsere Stimme gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine zu erheben. Gegen den Krieg weltweit, der 1000 Menschen täglich das Leben kostet, der Millionen Menschen täglich zur Flucht zwingt, der das System von kapitalistischer Ausbeutung und Rassismus, von patriarchaler Unterdrückung und ökonomischen Profiten in seiner unmenschlichen Form stützt. Krieg eben. Es verbietet uns vielleicht das Leid von Krieg und Flucht in den Zusammenhang von Verdrängung und Mietenwahnsinn zu stellen. Oder doch? Geht es in unserem Kampf nicht auch um die Bewahrung und der Garantie menschlicher Grundbedürfnisse? Es geht um das Recht eines jeden Menschen, ein sicheres Dach über dem Kopf zu haben, sauberes Trinkwasser und eine gesunde Ernährung zu bekommen. Es geht um das Recht einer sozialen, körperlichen und seelischen Unantastbarkeit und Unversehrtheit, um Bewegungsfreiheit und freie Entfaltung der Persönlichkeit. Menschenrechte eben. Krieg ist nicht zu vergleichen mit der ökonomischen Verwertung unserer Häuser. Flucht ist nicht zu vergleichen mit der Zubetonierung der Stadt durch Benzko, Amazon und Co. Die alltägliche patriarchale und rassistische Diskriminierung ist nicht zu vergleichen mit Verdrängung unserer Nachbarn. Aber es gibt systematische Zusammenhänge. Es gibt strukturelle Bezüge. Es gibt menschliches Leid. Und es gibt das Bewusstsein, dass der Kampf gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn nicht hier Halt macht, sondern nur eine Auseinandersetzung. Ein Gesicht ist innerhalb dieser systemischen und strukturellen Unrechts, das auch alltäglich hier organisiert wird, eben Kriegswahnsinn. Der Profit mit dem Grundbedürfnis Wohnen, der Stadtzerstörung durch den Betonwahn, die vielen Glitzer-Luxusbauten, entspringt der gleichen Quelle wie der Profit durch ungehinderte Ressourcenabbau, garantierte Handelswege, militärisch geschaffene Absatzmärkte, Hochrüstung. Er bedient sich gleicher patriarchaler, rassistischer und kapitalistischer Denk- und Handlungsmechanismen. Hier und weltweit. Dem Profit wegen. Mit unserer Kundgebung heute wollen wir uns solidarisch mit allen Menschen auf der ganzen Welt erklären, die durch Krieg, Zerstörung und Flucht und organisiertes Unrecht darunter leiden. Gegen jeden Krieg, gegen jede Zerstörung menschlicher Grundbedürfnisse für ein Leben ohne Angst und Vertreibung. Für eine soziale, gerechte Stadt. Wem gehört Kreuzberg, Neukölln, die Welt? Uns! Für eine gerechte Welt. Danke fürs Zuhören. Ich bin ein Von der Initiative Hermannplatz und wir organisieren uns schon seit 3 Jahren gegen den geplanten Protzbau hier von Signa. Und die Initiative hat seit 2019 sich organisiert gegen den Abriss von dem Karstadt-Gebäude. Wir machen das hier so ein bisschen im Duett, also. Genau, also im vergangenen Jahr legte die Signa Holding der heute regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und anderen Politikerinnen ein Konzept vor, das statt dem geplanten Abriss jetzt eine Entkernung vorsieht und die Verwendung von angeblich ökologischen Baustoffen zur Rekonstruktion einer Fassade der 20er Jahre. Aber nur weil der Abriss nicht mehr Abriss genannt wird, sondern Entkernung und der größte Teil der Materialien trotzdem entfernt und abgerissen wird, bleibt es eine sinnlose Ressourcenverschwendung für ein unnötiges Bauvorhaben. Ökologisch heißt erhalten. Kein Mensch braucht hier am Hermannplatz so ein hochpreisiges Bürogebäude oder ein Luxuskaufhaus, das zu noch mehr Verdrängung, Armut, rassistischer Ausgrenzung und rücksichtslosem Umgang mit Ressourcen führt. Wenn der Prozess um den Bebauungsplan so zügig umgesetzt wird, wie durch den Anfang März von Geisel beschlossenen Aufstellungsbeschluss geplant, bleibt es ein Abriss. Ein Abriss unserer Nachbarschaft und der Abriss einer sozialen Stadtpolitik. Vor ungefähr 2 Wochen haben wir als Initiative einen kleinen Kiosk hier um die Ecke an der Hasenheide neben dem Kartoffelpufferstand eröffnet. Und das ist ein Protestkiosk gegen eine rücksichtslose Durchregierung der SPD und gegen die Stadtumgestaltung einzelner privatwirtschaftlicher Unternehmen. Genau, der Kiosk darf auch sehr gerne von allen Innis, die hier engagiert sind, genutzt werden, wird auch schon sehr fleißig genutzt. Momentan sind wir auch gerade drüben. Es ist ein widerständiger Ort gegen die Feigenblätter dieses Senats und heute besiebdrucken wir dort Sitzpappen, die auch gerade hier schon zu sehen sind. Die ausdrücken sollen, dass wir uns widersetzen. Denn das Einzige, das gegen eine sozialchauvinistische und rassistische Debatte um den Hermannplatz Sinn macht, ist den Prozess des regierenden Senats, vor allem von Geisel und Giffey, um das Bauprojekt hier zu stoppen, ganz laut zu sagen, raus mit Signa. Wir werden uns weiter gegen diesen monumentalen Protzbau widersetzen und uns Gehör verschaffen. Wir haben in den vergangenen Jahren mehr als 6000 Unterschriften gegen die Pläne von Signa gesammelt und wir werden es nicht zulassen, dass diese Stimmen weiterhin ignoriert werden von dem regierenden Senat. Deswegen lasst uns zusammen Geisel, Giffey und Co. auf den Mond schicken, denn sie machen es überhaupt erst möglich, dass ein Spekulant wie René Benko, der wegen Korruption verurteilt wurde, sein Geld in unserem Kiez auf unsere Kosten parken und mehr werden lassen kann. Gegen eine Stadtpolitik, in der es für uns alle, die rund um den Hermannplatz wohnen, leben, abhängen und ihren Alltag verbringen, keinen Platz mehr geben soll. Für eine gemeinwohlorientierte, nachhaltige und partizipative Stadtpolitik von unten. Zusammen für den Hermannplatz gegen Abriss und sinnlose Neubauten. Danke euch, dass ihr da seid. liebe Menschen. Mega cool, dass ich heute hier sein darf. Ich stehe heute hier als Aktivistin von Ende Gelände Berlin, die sich gegen Braunkohle, Erdgas, gegen rassistische, neokoloniale Ausbeutung, aber für Klimagerechtigkeit einsetzen. Normalerweise besetzt Ende Gelände eher so Kohlebagger, Gaspipelines oder wie vorherigen Sonntag das Heizkraftwerk Reuter West in Berlin, um für 100 Milliarden bessere Ideen statt 100 Milliarden Euro für Aufrüstung zu demonstrieren. Wir waren dort, um mit unseren Körpern gegen fossile Energien und gegen die aktuelle Energiepolitik zu demonstrieren. Mit Aktionen zivilen Ungehorsams setzt sich Ende Gelände für eine klimagerechte Welt und ein gutes Leben für alle Menschen ein. Doch warum stehe ich heute hier mit euch in Neukölln? Warum müssen wir Klimagerechtigkeit und unser Stadtleben inklusive dem aktuellen Mietenwahnsinn und der Verdrängung zusammendenken? Der Gebäudebereich im sogenannten Deutschland ist für ein Drittel der energiebedingten CO2-Emissionen verantwortlich. Und zählen wir direkte und indirekte Emissionen zusammen, macht der Gebäudesektor etwa 30% der freigesetzten Treibhausgase aus. Dazu kommt, dass der Gebäude- und Bausektor massiv viele Rohstoffe benötigt. Rohstoffe, die wir der Erde mit unserer Gier, mit unserer Profitgier schon lange entnommen haben. Aber es gibt einfach kein genug. Wir gehen immer wieder in den globalen Süden, um dort Ressourcen abzubauen und Menschen mit neokolonialen Strukturen auszubeuten. Und das tun wir ohne Punkt und Komma. Und wer leidet unter den Folgen? Menschen im globalen Süden. Sie sind am meisten betroffen von der Klimakrise, den Auswirkungen wie Dürre, Hitze oder den krassen Überflutungen, die uns sogar schon in Deutschland erreicht haben. Und für was? Nicht etwa für ein gutes Leben für Menschen, bei dem alle eine Wohnung finden, ein Zuhause, wo Wohnen gesund ist, altersgerecht, barrierearm, komfortabel und gleichzeitig energieeffizient. Nein, wir stehen heute hier, weil profitgierige Konzerne wie Signa uns Kaufhäuser als Prestigeobjekt und Statussymbol vorsetzen wollen, wo Signa unseren Kiez mit Bauprojekten verteuert. Und was bleibt? Für uns bleibt nicht viel. Es wird ein x-tes neues Kaufhaus geben, es wird das x-te Bürogebäude geben, wo wir uns fürs Kapital verkaufen müssen, es wird Wohnungen geben, in denen nur wenige Platz finden oder nur die, die es sich leisten können. Es wird weiter Wohnungsnot geben und die Mieten steigen am Hermannplatz und im gesamten Kiez. Die soziale Ungerechtigkeit von Mietenwahnsinn, Verdrängung und dem kapitalistischen Scheißkonsum in Luxuskaufhäusern trifft auf die krassen Emissionen des Gebäudesektors. Und so schnell können wir gar nicht gucken. Die Spirale führt einfach immer weiter zu Ungerechtigkeiten. Also, warum stehen wir heute hier? Ende Gelände Berlin kämpft solidarisch an der Seite von Mietenwahnsinn, an der Seite von Kiezversammlungen und antirassistischen Bündnissen. Wir müssen unsere Kämpfe verbinden. Gemeinsam für gerechte Politik statt Kapitalismus und Gier. Gemeinsam für Wohnungsbau statt Luxuskaufhäusern und Statussymbolen. Gemeinsam für Wohnraum, den wir uns leisten können statt Verdrängung. Gemeinsam für echte Teilhabe und Entscheidungsgewalt in unserem Kiez statt Geiselhaft mit mächtigen Konzernen und Lobbyentscheidungen. Gemeinsam für Antirassismus statt neokolonialer Ausbeutung. Gemeinsam für gerechte Lösungen in unseren Kiezen. Deswegen stehen wir von Ende Gelände Berlin heute hier. Wir stehen hier, weil Klimagerechtigkeit auch heißt, Kämpfe zu verbinden. Es heißt Antikapitalismus und es heißt ein gutes Leben für alle Menschen, hier und weltweit. Und deswegen sagen wir heute hier, Antikapitalista, Antikapitalista, Antikapitalista. Hallo und Mahaba, ich bin Simin von der Migrantifa Berlin. Wir haben uns vor 2 Jahren gegründet, nachdem bei einem rechtsextremen Anschlag in Hanau 9 Menschen durch einen Rassisten ermordet wurden. Ferhat, Mercedes, Sedat, Gökhan, Hamza, Kaloyan, Willi, Said und Fatih. Auch hier in Neukölln, wo wir uns heute zusammenfinden, haben Faschistinnen mehrfach Brandanschläge verübt. Zahlreiche Antifaschistinnen und Antirassistinnen attackiert und alleine seit September 2019 über 130 offizielle Straftaten verübt. Das alles im Schutz von Polizei und Staatsanwaltschaft. Und wir sind wieder nicht überrascht. Seit Jahren ist der Ermittlungserfolg der Berliner Polizei gleich null. Nein, es wundert uns nicht, dass ein Polizist der Ermittlungsgruppe Rechtsextremismus wegen einer rassistischen Attacke vor Gericht steht und AfD-nahe Staatsanwälte versetzt werden mussten hier. Denn wir sehen, hören und spüren jeden Tag, wie der Staat und die Polizei mit uns umgehen. Und wir trauen ihnen nicht. Wer seine Hoffnung noch in diese Institution setzt, Antirassismus-Trainings, Schutz für alle durch die Polizei fordert oder nur in Racial Profiling das Problem sieht, der hat das Problem nicht verstanden. Die Polizei auf dem europäischen Kontinent entstand als direkter Ableger aus den deutschen Kolonien, um auch Leute hier zur Lohnarbeit zu disziplinieren und vor allem ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken, damit alle an dem für sie vorgesehenen Platz in diesem ausbeuterischen System bleiben. Warum dieser historische Abriss wichtig ist? Weil er direkte Konsequenzen für den Umgang mit der Polizei für uns als Migrantifa Berlin hat. Weil es dann nicht nur darum geht, sich gegen rassistische Kontrollen innerhalb der Polizei zu stellen. Weil es dann nicht nur darum geht, die rechtsextremen Netzwerke und Verdeckungen in ihr aufzulösen, sondern weil wir uns damit gegen jede einzelne Kontrolle, egal wie sie gerechtfertigt wird, und gegen jeden Bullen als solchen stellen, weil sie die mörderische Architektur dieses Systems vertreten, liebe Leute. Für uns besteht die Losung demnach nur in einem Abbau dieser Institution, wenn wir für eine gerechtere Welt kämpfen. Die Polizei ist es, die die Gesamtscheiße, gegen die wir uns jeden Tag mit unseren Körpern stellen, mitreguliert und aufrechterhalten soll. No justice, no peace. Ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Polizei auflösen und den Verfassungsschutz und die Bundeswehr gleich mit. Wenn wir uns hier in Neukölln umschauen, dann erleben wir eine krasse Ausweitung sogenannter Gefahrengebiete oder auch KBOs, die es der Polizei ermöglichen, die Menschen immer wieder anzuhalten, zu kontrollieren, in Geschäfte reinzutreten, rundum zu sanktionieren. Wir erleben direkte Militarisierung, wenn 100 Milliarden in die Bundeswehr gehen und zugleich Bullen mit Maschinengewehren auf der Sonnenallee patrouillieren. Das hat natürlich direkt psychische Folgen für jene, die jeden Tag aufs Neue damit signalisiert bekommen, sie seien ein Fremdkörper, die damit zum Störfaktor gemacht werden und man sich gezielt überlegt, wie man mit welchen Klamotten, in welchem Look an der 110 vorbeiläuft. Kinder hier von klein auf lernen, wie sie sich in einer Kontrollsituation verhalten, damit der Bulle sie nicht weiter in rassistischer Manier als Gefahr wahrnimmt und womöglich abknallt. Wie zur Hölle leben wir eigentlich? Während meine Friends in der deutschen Schule sich in der 3., 4. Klasse über das Gespräch unterhielten und damit Sex und wie Kinder entstehen meinten, war in der arabischen Schule, in der ich am Wochenende war, die ich in Alt-Moabit besuchte, das Gespräch darüber zu lernen, dass es Menschen gibt, die dich potenziell abknallen können, insbesondere jene in Uniform. Das fickt aber eben nicht nur die Psyche und führt zu anderen Zwangsassimilierungen, es ist auch ökonomisch motiviert und hat ökonomische Folgen. Wenn Bullen einem stetig in die Bude rennen im normalen Alltagsgeschäft, hält einen das erstens davon ab, Umsatz zu machen, und es verschreckt die Leute, die sich hier aus guten Gründen dann nicht mehr sicher fühlen. Die Menschen in unseren Kiezen werden durch dieses Vorgehen gezielt klein gehalten und dieses ganze Spiel wird von PolitikerInnen und Bürgi-Journos unterstützt und immer weiter aufgeheizt. Die verkackte CDU hielt es letztes Jahr beispielsweise für eine besonders gute Idee, sich mit einem Lamborghini, auf dem sie Fake-Schusslöcher aufgeklebt hatten, auf die Sonnenallee zu stellen und diese medienwirksam abzuschleppen. Als Zeichen gegen sogenannte Clan-Kriminalität. Die gleichen Politiker kriminalisieren diejenigen, die erst durch ihre Politik in diese Misere gestürzt werden. Die Leute werden aber nicht nur klein gehalten, unterdrückt und fertig gemacht, sie werden dadurch auch verdrängt. Verdrängt, damit sich auch hier weiter Touris und Kaffeelatte-Mamis wohlfühlen können. Die neue Bullenwache am Kotti wird damit gerechtfertigt, dass ein Sicherheitsgefühl nicht gegeben sei. Ein Sicherheitsgefühl, liebe Leute. Wessen Gefühl, verdammte Scheiße. Hier sollen Aufwertungen stattfinden. Menschen verdrängt werden und der Kapitalmaschinerie immer weitere freie Bahn gegeben werden zur maximalen Profitgenerierung und um möglichst attraktiv für junge Start-ups zu sein, die bei der 10. Line Koks ihre Körper bei der Lohnarbeit verheizen. Wir scheißen auf euch. Wir werden bleiben. Wir werden weiterhin hier überall an allen Ecken stehen. Wir organisieren uns, wir wehren uns und waren, sind und werden weiterhin sein. Ich fasse zusammen. Sie wollen unseren Hommus, aber nicht unsere Körper in der Öffentlichkeit. Die Unterdrückung unserer Körper am Arbeitsplatz durch die Psyche und durch Verdrängung bedingt ihren Profit, ist ihr Wohlstand, ist gewollt und vonnöten und die Polizei ist der Arm, der diese grundlegend ausführt, schon immer. Deswegen können wir nur Gegenmacht aufbauen, wenn wir uns alle kollektiv organisieren. Hier in unseren Vierteln, unseren Betrieben, unseren Arbeitsplätzen, in der Schule und an der Uni. Baklava für alle, Jajalajala Migrantifa. We'll be right back. Radioaktiv Berlin heute mit einem Bericht von Protesten über den Mietenterror und die Selbstorganisierung dagegen, genauso wie den Rassismus und den Antirassismus und die Selbstorganisierung dagegen. Der letzte Beitrag, den wir heute vom Hermannplatz von der vergangenen Woche hier spielen wollen, ist von der Initiative Kein Generalverdacht. Hört selbst. Assalamu alaikum, liebe Leute. Danke, dass ich hier sprechen darf. Ich bin Ahmed Abid von Kein Generalverdacht und hier auch in der BVV Neukölln. Kein Generalverdacht arbeitet zu den Shisha-Razzien, um die exzessive Polizeirazzien in Neukölln zu beenden. Mit Maschinengewehren wurden dort über 400 Gewerbekontrollen 2020 durchgeführt und auch 2021. Unter dem Deckmantel der Gewerbekontrollen wie Jugendschutz werden alle Gäste einer Shisha-Bar kontrolliert, die Straßen abgesperrt und jeder dort kontrolliert. Wir stehen für ein antirassistisches Neukölln und Berlin ohne Stigmatisierung. Und Leute, wir standen hier auch am Hermannplatz am 20.02.2020 mit mehr als 10.000 Leuten wegen den Morden in Hanau an Mercedes Kirschwatsch, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Fatih Sarat Çoklu, Sedat Gürbüz, Willi Vior Porn, Kalo Royen Velkov, Hamza Kurtovic und Said Nesar Hashemi. Und das, der Grund, wieso ich das nenne, ist ganz einfach. Es geht hier um die Friseure, um die Cafés, Bars und Shisha-Bars. Genauso wie die Shisha-Bar in Hanau. Nicht nur dort wurde gemordet, aber auch dort, wo die neuen Menschen ihre Freizeit verbrachten. Sie wurden kaltblütig ermordet. Und Bilal M. sagte mal, jeden Tag in der Shisha-Bar, Jugendliche wurden kontrolliert und der Hintereingang war nach einer Durchsuchung verschlossen. Ein Polizist hat sich verletzt. Wir fordern Aufklärung. Hier in Neukölln leben die Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Hier leben die, die in Shisha-Bars und früher Teestuben gegangen sind und woanders nicht reinkommen. Hier leben die Menschen, die vor Krieg im Libanon, Syrien, Kurdistan oder auch aus Palästina geflüchtet sind und die vor Armut geflüchtet sind, weil der Krieg und die Ausbeutung in den Süden exportiert worden ist. Und jetzt erleben wir hier einen Bau, der gebaut werden soll von Andreas Geisel. Andreas Geisel, der vorher Innensenator war und hier die Razzien mit durchgeführt hat, mit Martin Hiekel, dem Bürgermeister der SPD. Und der seine Arbeit der Verdrängung des migrantischen Gewerbes jetzt mit dem Bau von diesem Signa-Gebäude, dieses korrupten Mannes Benko, fortführen möchte. Mit anderen Mitteln. Wir haben es schon vorher gesagt, aber jetzt geht es weiter. Jetzt soll der Bau kommen, innerhalb von 100 Tagen. Und Leute, das können wir nicht zulassen. Signa und Geisel raus aus Neukölln und aus Berlin. Und wie ihr vielleicht wisst, einige Reden von keinem Generalverdacht ja auch schon gehört. Die klaren Kriminalitätsberichte, die rausgebracht worden sind, haben es ziemlich offengelegt, um wen es da eigentlich geht. Im Klanbericht 2019 wurde gesagt, es geht um die arabische Community, die besonders kriminell sei. Die besonders deswegen Klankriminalität ausübt, weil sie die deutschen Werte nicht akzeptiert. Da sind dann irgendwie tausende von Verkehrskontrollen, um die Razzien zu rechtfertigen. Das ist blanker Rassismus und dafür hat sich Geisel und dafür hat sich die Berliner Politik bis heute nicht entschuldigt. Und ich frage euch, wann drangsaliert das Ordnungsamt denn bitte Pierce Global, Signa oder Amazon? Wann werden jede Woche Hausverwaltungen durchsucht, weil bekannt ist, dass dort Steuerhinterziehungen stattfinden durch Briefkastenfirmen? Und sie Mieterinnen und Mieter mit allen Mitteln versuchen rauszudrängen für die nächsten Profite. Wann wird Signa durchsucht, damit die Einflussnahme von Joschka Fischer auf den Senat aufgedeckt wird? Wir fordern nicht nur die Aufklärung der rechten Strukturen in der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Wir fordern auch soziale Gerechtigkeit und weniger Polizei. Clan-Debatte und Shisha-Bar-Razzien beenden und deutsche Wohnen enteignen. Holen wir uns die Stadt zurück. Danke, Leute. Yeah. revolution. Times are changing. Times are changing. Changing. Revolution is here. Revolution is here. Here, here. Revolution, revolution, gun control sounds. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Ja, das waren Eindrücke von der Mieterinnenprotesten und antirassistischen Protesten vergangenen Samstag am Hermannplatz in Berlin-Neukölln. Und das Ganze war organisiert von der Kiezversammlung in Neukölln. Findet ihr im Internet bestimmt etliche Infos zu, wenn ihr einfach mal Kiezversammlung Neukölln eingebt. Auch über weitere Protestaktionen oder Sachen, wo ihr mitmachen könnt, ist dort einiges zu finden. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass diesen Monat der Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, der seit 1981 bereits in den USA festgehalten wird im Gefängnis, schwerer Fall politischer Repression, dass der diesen Monat 68 Jahre alt wird. Es ist eine große Solidaritätsveranstaltung geplant, und zwar am Samstag, den 23. April im Zilona Agora. Das findet ihr in der Grünberger Straße 73, direkt am Boxhagener Platz in Friedrichshain gelegen. Nahegelegener U-Bahnhof ist die Samariterstraße. Dort wird es ein buntes und breites Programm aus politischer Information, aus Live-Kunst, aus Rap, aus Geige und auch Lyrik geben, um dann später einen großen DJ-Set die ganze Nacht zum Tanzen abzuschließen. Das Ganze natürlich unter geltenden Corona-Bestimmungen, wie auch immer die dann sein werden. Das werden wir ja alle erst kurz vorher wissen. Und natürlich gilt, geht auf sowas nur getestet und beachtet auch die nötigen Sicherheitsmaßnahmen wie Abstand halten und so weiter. Trotzdem wollen es sich die Leute nicht nehmen lassen, zusammenzukommen und auch zu feiern, dass Mumia Abu-Jamal seit so vielen Jahren Widerstand leistet und natürlich Geld zu sammeln, Informationen zu verbreiten und die Solidaritätsarbeit für den gefangenen Journalisten zu fördern. Deswegen hören wir auch heute wieder, wie schon in fast allen Sendungen vorher, seit, ich würde schätzen, 15 Jahren jetzt in dieser Sendung, Mumia Abu-Jamal zum Ende dieser Sendung, allerdings mit einem Jingle, den er vor vielen Jahren im Todestrakt noch aufgenommen hat, in dem er ja heute glücklicherweise nicht mehr ist. Sobald er endlich frei ist und nach Berlin kommen kann, werde ich ihn bitten, einen neuen Jingle aufzunehmen. Bis dahin hören wir den. Ich verabschiede mich, macht's gut. In zwei Wochen bin ich wieder hier auf dieser Frequenz zu hören, auf der 88,4 in Berlin und der 90,7 in Potsdam. Und bleibt weiter dran an den freien Radios. Macht's gut und tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Hanging.